Junge Nacht. Don't wanna care about what ifs, 'cause what if those things don't last? And I wanna live with no regrets. I wanna live in the now, I'm not gonna live in the past. Don't wanna care about what ifs, 'cause what if those things don't last? And I wanna Alice Merton in der jungen Nacht. Und noch eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Raunheim und Wiesbadener Kreuz liegt ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn. Chaque fois j'essaie de te pister, baby. Sans vrai ma vie, je porte l'âge de l'île. Quand je rappe, quand je vois que faire qui c'est, baby. Très joli Christ, là je décale la ficelle. C'est nouveau pas ton mec, ma guébarine chauffe mon fils. Tiens moi lui dit qu'il bras ouais, arf au fin. C'est comme t'haïti, j'n'ai aucun dire. Quand ça rafle, c'est la dix. C'est comme grippe, j'lève trop. Tiens, ton voyant par Kiriko. Là où est-ce que ma star j'a combat. L'envenez ma baby boo. L'envenez rendez rosa. Take me high when I'm low, I'm just going through the double.

Schäfer. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep. I'm trying to find my peace. Cause I've been feeling up, down, put out, lost count of every sin. Just trying to find a new way to say real change. It's not too late, fight away the darkness. New dawn, new day will break. I'm just holding on to happiness from all the pain. From something beautiful. So much, I'm affected by the ripple. Feeling so low that I can't even see the middle. Dark days, lost ways made me feel little. Trying to find the words that we be playing with the riddle. I know now I've been trying to hold myself. Looking in the mirror, I don't know myself. Emotions unknown like I owe myself. Head out the window and I'm screaming for help. I'm feeling up, down, cut out, lost counts of every sin. Just trying to find a new way to say real change. Joy through all the pain we feel. The love won't hesitate. Take every chance that comes our way. The little things we appreciate. We fight for truth, the heavy weight. And every win we celebrate. We celebrate something beautiful. Beautiful. Die junge Nacht. Die junge Nacht der ARD. Shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, break, break, break, break, baby. I'm

know all the right things to say. When it comes down to it, it's all just game show. Instead of talking, let me demonstrate. Yeah, get down to business and skip for play. Jason Derulo, In My Head und In der Jungen Nacht. 3.36 Uhr ist es jetzt und ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war die letzten Tage Insta, Facebook, Twitter, war alles voll von Adele. Adele hätte so einen Song geschrieben, der alle zu Tränen rührt, habe ich da immer wieder gelesen. Ach, was wäre das ein emotionaler Song. Endlich neue Musik von Adele, muss man noch dazu sagen, war ja lange still um sie, was neue Musik betrifft. Und jetzt kam wohl dieser Brecher, den alle so zum Heulen schön fanden. Und ich habe gedacht, ja, bevor ich mir das jetzt anhöre, da spare ich mich doch lieber auf. Ich habe mich für euch aufgespart, die ihr gerade zuhört. Und vielleicht habt ihr diesen neuen Adele-Song ja auch noch nicht gehört. Deswegen können wir dann jetzt zusammen, oder einfach ich als einziger Mensch auf der Erde, der diesen Song noch nicht gehört und noch nicht geheult hat, das jetzt mal anhören. Adele mit eben diesem Track Easy On Me heißt er. Den hört ihr jetzt hier in der jungen Nacht. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I'm Die junge Nacht. Es kann sein, dass die anderen Mädchen langsam verstehen, wie das geht. Kann schon sein, dass die anderen Mädchen auch wissen, wie man sich bewegt. Doch du bist anders, du bist anders. Du hast diese Aura, so wie damals. Du willst keine Liebe, denn du bist Material. Du weißt, jeder Mann, der was auf sich hält, schaut dich an. Denn du tanzt wie Madonna, 1986 MTV. Madonna, Männer ohne Seele sind verliebt. Madonna, mein Herz wird gestohlen, du bist der Dieb. Madonna, alles spielt verrückt, denn du bist wie Madonna, 1986 MTV. Madonna, Männer ohne Seele sind verliebt. Madonna, mein Herz wird gestohlen, du bist der Dieb. Madonna, ah, hey, Madonna. Besser, leere Herzen voller Aschenbecher, Entourage voll mit krassen Gangstern, harte Bässe, schwarze Fenster, gleicher Puls, 120 BPM, unsere Herzen im Beat gefangen, nimm mal mein Geld, ich hab keine Ahnung, was ein Mann wie ich dir sonst bieten kann. Das Leben könnte doch einfach sein, so hübsche Frauen, egal wohin du siehst. Lieber Gott, warum schickst du mir sie? Denn du tanzt wie Madonna, 1986 MTV. I ever wanted was

been faking me out, can't make you happier now.